wir stolz ohne Gleichen. Im Glauben, im Glauben, im Glauben hat man uns viele Jahre getastet mit unseren Schmerzen. Im Kampfen, im Kampfen, im Kampf geboren war. Getastet mit unseren Schmerzen, im Kampf geboren Zeichen, drum gibt für uns kein Zurück. Wir werden den Feinden den Weichen. Wir sehen uns mit dem Glück.